Let's start in Luke 11, verse 5. Lukas 11, Vers 5. This is in light of the Lord's prayer. Im Lichte des Gebetes des Herrn. Which began in verse 2. Was in Vers 2 begonnen hat. Verse 5, and he said to them. Und sprach zu ihnen. Suppose one of you shall have a friend and shall go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote. For a friend of mine has come to me from a journey and I have nothing to set before him. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. And from inside he shall answer and say, und jener würde von innen antworten und sagen, do not bother me. Mach mir keine Mühe. The door has already been shut and my children and I are in bed. Die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. I cannot get up and give you anything. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. I tell you, ich sage euch, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, yet because of his persistence, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen. Now that's a perfect word in the Elberfelder, right? Is that Elberfelder? Yeah. Yeah, it's shamelessness. Unverschämtheit. Persistence is implied, but the Greek word is to be shameless. Unverschämt sein. Because of him not wanting to be shamed, weil er nicht sich schämen möchte, in the community, oder schräg angeschaut werden möchte von den Nachbarn, vor seiner Familie, he will get up, wird er aufstehen and give him as much as he needs, und ihm geben, so viel er braucht. And I say to you, und ich sage euch, ask and it shall be given to you, bittet und es wird euch gegeben werden, seek and you shall find, sucht und ihr werdet finden, knock and it shall be opened to you, klopft an und es wird euch geöffnet werden. For everyone who asks receives, denn jeder Bittende empfängt. He who seeks finds, und der Suchende findet. And to him who knocks, und der Anklopfenden, it shall be opened, dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Now suppose one of you fathers is asked by your son for a fish. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten? He will not give him a snake instead of a fish, will he? Und wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? And if he is asked for an egg, oder auch wenn um ein Ei bäte, will he not give him a scorpion? Wird ihm doch nicht einen Skorpion geben, oder? If you then being evil, wenn nun ihr, die ihr böse seid, right, in our fallen sin, human nature, in unserer gefallenen Sündennatur, know how to give good gifts to your children, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Now go back to verse 8. Gehen wir zurück zu Vers 8. I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend. Ich sage euch, wenn auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil sein Freund ist. Yet because of his persistence, so wird wenigstens um seiner Unverschämtheit willen, he will get up, aufstehen, and give him as much as he needs, und ihm geben, so viel braucht. I just want to focus on one simple word tonight. Ich möchte mich auf ein einfaches Wort konzentrieren. That word need. Das Wort brauchen. Need is the basis of prayer. Eine Not ist die Basis fürs Gebet. Without a need, there's no prayer. Ohne Not gibt es, ohne Bedürfnis gibt es kein Gebet. Now, prayer is as natural as breathing. Gebet ist so natürlich wie's Atmen. I have a quote here from somebody. Ich habe hier ein Zitat von jemandem. From a Richard Foster. Von einem Richard Foster. I assume he's a preacher. Ich denke, ist Prediger. Countless people pray far more than they know. Viele Menschen beten mehr als sie wissen. How do you like that? Wie gefällt euch das? You thought tonight I was going to say pray more. Ihr dachtet heute werde ich sagen betet mehr. But I'm here to tell you that you are praying far more than you even know. Aber ich möchte euch sagen, ihr betet viel mehr als euch bewusst ist. Because of the Holy Spirit that's in us. Wegen dem Heiligen Geist, der in uns ist. And in Romans chapter 8, verse 26. Und in Römer 8, Vers 26. And 27. Und 27. It says that the Holy Spirit inside of us prays for us. Heißt es, dass der Heilige Geist in uns für uns betet? Because we don't know how to pray. An unserer Stelle, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Now I got this new computer. Ich habe einen neuen Computer. About a month ago. Vor einem Monat habe ich ihn bekommen. And it was interesting because you know these I have access to the internet now. Also ich habe Zugang zum Internet jetzt. Because I want to research more things for the messages. Weil ich mehr Dinge erforschen möchte für die Botschaften. And with our website, it's great. Und es ist auch gut wegen unserer Website. I do a lot of work and gather information. Und da arbeite ich viel und sammle Informationen. And something interesting happened. Suddenly I've got like these bugs all over the computer. Es ist was Interessantes passiert. Plötzlich waren da solche Viren im Computer. They call them computer bugs. Computer. They're like cockroaches, you know. Viren, so wie Kakerlaken. And somebody put this like scanner on my computer to get these cockroaches out. Und jemand hat einen Scanner installiert, um an meinem Computer die Kakerlaken rauszubekommen. Like when you go somewhere, you pick up a bug. It's like a little implant in your computer for some company, you know. Also wenn du irgendwo hingehst, holst du dir so ein kleines Tierchen. Und das schickst du einer so Firma? That it can send signals out from your company for advertising from your computer, right? Also das schickt dann von deinem Computer Werbung zum anderen Computer. So I had Marcus Tuma come over and he was just deleting all these bugs. Also Marcus Tuma kam zu mir und hat diese Tiere zerstört. You know, the first scan I had 87 bugs in less than a week. Also beim ersten Mal scannen hatte ich 87 Tiere in einer Woche. And then these windows pop up. Und plötzlich kommen dann solche Fensterchen. Also das bezieht sich gleich auf die Botschaft. You know, you're not even touching anything on the computer and it's at work. Du berührst gar nichts am Computer und er arbeitet trotzdem. It's like, wait a minute. Why is the computer working and we're not doing anything? Warte mal, warum arbeitet der Computer, wenn ich nichts getan habe? Right, because there's a lot going on beneath the surface. Weil unter der Oberfläche sehr viel sich abspielt. And the other day I tried to send my email out. Neulich wollte ich eine E-Mail raussenden. And this box, you know, this window came up. Und da kam so ein Fenster. And it says this certain thing is asking for access from your computer to the internet. Und da hieß es, dieses Ding möchte Zugang von dir zum Internet. Yes or no? Ja oder nein? No. Nein. Some bug in my computer. Schon wieder ein Tier. Will not get access to the internet. No. Das kriegt keinen Zugang zum Internet. And then my internet didn't work. Und dann hat mein Internet nicht funktioniert. So I started the computer up again. Musste ich den Computer wieder starten. And I pressed yes. Und beim nächsten Mal habe ich dann ja gedrückt. Suddenly all my emails went. Und plötzlich sind dann all meine E-Mails and you gegangen. Realize that in the very same way, und du verstehst dann das auf gleiche Weise. There's a lot going on inside of your soul that you don't even know. Viel in deiner Seele sich abspielt, was dir gar nicht bewusst ist. The Holy Spirit in us is praying. Der Heilige Geist betet in uns. Far more than we realize. Viel mehr als es uns bewusst ist. Prayer is very much like breathing. Gebet ist ganz ähnlich wie atmen. Have you ever met a person? Ist dir schon mal jemand begegnet? Who said, you know, I'm feeling so bad, I don't breathe anymore. Der sagt, ich fühle mich so schlecht, ich atme nicht mehr. I'm such a unnatural kind of a person. Ich bin so eine unnatürliche Person. I don't even think I'm human. Ich glaube gar nicht, dass ich ein Mensch bin. I don't think I've breathed in I don't know how many weeks now. Ich habe, glaube ich, wochenlang nicht geatmet. Same with the Christian. So ist der Christ auch. The worst thing is self-condemnation about not praying. Das Schlimmste ist Selbstverdammung darüber, dass man nicht betet. I'm not spiritual. When was the last time I prayed? Ich bin nicht geistlich. Wann habe ich zum letzten Mal überhaupt gebetet? I don't even pray anymore. Ich bete eigentlich gar nicht mehr. You'd be surprised. Du wärst überrascht. You'd be surprised how much prayer is going up from your soul through the Holy Spirit. Du wärst überrascht, wie viel Gebet von dir nach oben steigt durch den Heiligen Geist. Because whenever you are in need, denn jedes Mal, wenn du eine Not hast, of any kind, ein Bedürfnis hast, prayer kicks right in. Dann funktioniert das Gebet. When you need air, wenn du Luft brauchst, you breathe. Atmest du. And we're very unconscious of breathing most of the time. Das ist uns meistens gar nicht bewusst. But sometimes we're very conscious of breathing. Aber manchmal ist uns das Atmen sehr bewusst. Like when we're jogging with Gerald Schmidt. Wenn wir mit Gerald Schmidt joggen. And you, Gerald's like, just breathe, try to breathe normal. Und Gerald sagt, atme ganz normal. I can't. Ich kann nicht. slow it down. Langsam. And you try to jog at the pace where you can breathe normal. Und du versuchst so schnell zu joggen, dass du noch normal atmen kannst. And then you become very conscious of your breathing. Und dein Atem ist dir dann sehr bewusst. But most of the time that we're breathing, we're not conscious of it. Aber die meiste Zeit des Atmens ist uns nicht bewusst. And most of the time we're praying, we're not conscious of it. Und meistens, wenn wir beten, ist es uns nicht bewusst. And instead of taking advantage of the fact that we, through the Holy Spirit, are praying very much on the unconscious level. Und anstatt das auszunutzen, dass wir durch den Heiligen Geist unbewusst einfach beten. And instead of coming in tune with that, und anstatt uns auf das einzulassen, with no condemnation, ohne Verdammnis, knowing that just because the Holy Spirit is in me, ohne Schuldgefühle, nur zu wissen, dass der Heilige Geist in and mir I'm ist, a child of God, und dass ich ein Kind Gottes bin, I'm already spiritual, bin ich schon geistlich. Unless I'm living in some kind of weirdness, außer dass ich irgendwie komisch lebe. But even then we know. Aber selbst dann wissen wir. When we do something wrong, wenn wir etwas falsch machen. The Holy Spirit is just pounding on the conscience. Dann arbeitet der Heilige Geist auf das Gewissen ein. The Holy Spirit is just grieving, groaning from within. Und er stöhnt aus dem Inneren heraus. This is the Holy Spirit crying unto the Father. Das ist der Heilige Geist, der zum Vater ruft. For help. Für Hilfe. And there's a lot of activity happening underneath. Und da tut sich ganz viel unten drunter. The conscious mind. Unter dem bewussten and we Denken. Sense it. Und wir spüren das. But we don't realize. Aber wir erkennen nicht. That this is the Holy Spirit praying. Dass das der Heilige Geist ist, der betet. All kinds of prayers. Ganz verschiedene Arten von Gebeten. Now when I'm at home with my wife. Wenn ich zu Hause bin mit meiner Frau. We have a lot of communication. Dann sprechen wir sehr viel. Probably we could break it down into asking and telling. Also Fragen und Erzählen. Right? I'm either asking her something or I'm telling her something. Also entweder frage ich sie etwas oder ich erzähle ihr etwas. I go in the refrigerator. Ich gehe zum Kühlschrank. This happened like 2 weeks ago. Vor 2 Wochen ist das passiert. So what stinks in here? Ich sag, was riecht hier so komisch? Stinks. Das stinkt. Like socks or something. Stinks in here. Wie Socken. She said, "Yeah, that's the cheese you bought." Sie sagt, das ist der Käse, den du gekauft hast. I said, "That's the cheese. Oh man, that stinks." Das ist der Käse. Oh, das stinkt. What it was? It looked good from the outside, but it stinks. Es hat sehr gut ausgeschaut von außen, aber es stank. We ask each other or we tell each other something. Wir fragen einander oder wir erzählen einander etwas. Hey, hon, I'm going to the church now. Goodbye. Schatz, ich gehe zur Gemeinde. Baba. Great. Would you take out the garbage with you? Gut. Kannst du den Mist mit raustragen? Sure. Klar. And it's asking and telling. Fragen und erzählen. Asking and telling. Fragen und erzählen. And sometimes it's asking positively. Manchmal ist es positiv zu fragen. Sometimes it's asking negatively. Und manchmal negativ fragen. And most of the time it's telling positively. Und meistens ist es positiv erzählen. And once in a while we're telling each other something negatively. Manchmal sagen wir einander auch was negativ. But there's communication. Aber es ist ein Austausch. And even when we don't speak, there's communication. Und auch wenn wir nicht sprechen, ist da ein Austausch. A lot of communication. Viel Austausch. Just the way we walk by each other. Wie wir aneinander vorübergehen. There's communication when I leave something on the kitchen table. Es gibt einen Austausch, wenn ich etwas auf dem Küchentisch lasse. It's amazing how it suddenly becomes verbalized, you know? Es ist erstaunlich, wie sich das dann plötzlich in Worte fasst. Like I'm saying something. Als ob ich was sagen. Well, maybe I am, like, ja, vielleicht sage ich auch was. I don't know what it is yet, actually, ich weiß, but I'm saying something, selber nicht. You know? Irgendwas sage ich dann. It's provoking questions from her side. Jedenfalls like, bewirkt es Fragen auf I ihrer thought Seite. We agreed that we'd put everything in your new walk-in closet. Also sagt sie dann, ich dachte mir, wir waren uns einig, dass du alles in deine neue hereingehbare Garderobe yeah, tust. We did. Haben wir auch. This is an exception. Es ist eine Ausnahme. Now it's the same thing with the Lord. Und das gleiche, so ist es auch beim Herrn. A lot of our communication is non-verbal. Das meiste, viel unserer Kommunikation ist unverbal. It's the groaning of the Spirit. Nonverbal, das Stöhnen des Heiligen Geistes. It's an impression in the heart. Es ist ein Eindruck im Herzen. It's just a look at a child. Oder ein Blick auf ein Kind. You don't even verbalize, "Oh Lord, help that kid." Du sprichst gar nicht aus, "Oh Herr, hilf diesem Kind." Oh Father, what about that person over there? Oh Vater, was, wie geht's dieser Person da? It's a look. Ein Blick. And you see someone standing alone after service. Und du siehst, dass jemand allein steht and nach dem Gottesdienst. You're talking to someone else who's talking to you quite a bit. Und du sprichst mit jemandem, der ganz oft mit dir spricht. And you look over and there's someone brand new all alone. Und du schaust darüber, da ist jemand ganz neu, ganz allein. Something happens inside of you. Und etwas passiert in dir. It's a prayer. Es ist ein Gebet. It's a need. Ein Bedürfnis. The Holy Spirit is groaning. Der Heilige Geist äußert sich. That's probably the most spiritual thing you did all week. Das ist wahrscheinlich das Geistlichste, was du die ganze Woche getan hast. And you didn't even know it was a prayer. Und du wusstest gar nicht, dass es ein Gebet ist. You didn't even know it was intercession. Du wusstest nicht, dass es Fürbitte war. It never got verbalized. Es wurde nicht ausgedrückt. In Worte gefasst. Most of our prayer, die meisten unserer Gebete, and we don't even know it, passieren ohne dass wir es merken. But a very important part of that communication is specific verbal prayer. Aber ein wichtiger Teil des Austausches ist auch spezifisches verbales Gebet. You know, we can live in one home together, my wife and I. Meine Frau und ich können in einer Wohnung leben. And we can be having a lot of communication. Und viel Austausch haben. But until I'm specific about certain things, aber bis ich über spezifische Dinge spezifisch bin, there's no response. Gibt es keine Antwort. And of course God can read our heart, und natürlich kann Gott unser Herz lesen. But God wants the interaction. Aber Gott möchte Austausch. So ask, frage, bitte, and it will be given. Und es wird dir gegeben. Despite the fact that so much of our prayer life is in the unconscious realm, trotzdem so viel, obwohl so viel unseres Gebetslebens sich unterbewusst abspielt. Right? And we've gone the whole day. Und der Tag war lang. And like Daniel, who specifically prayed 3 times a day. Und Daniel, der spezifisch 3 Mal pro Tag betete. Maybe we've gone through the whole day. Vielleicht sind wir so einfach durch den Tag gegangen. And we didn't get into a secret room like it says in Matthew 6. Und sind nicht in, haben uns nicht zurückgezogen in eine stille Kammer. But it was the look. Wie in Markus 6, aber es war ein Blick. We have the word implanted inside of us. Wir haben das Wort in uns eingepflanzt. You're on the tram. Du bist auf der, in der Straßenbahn. And you see people. Und du siehst Menschen. And you see unsaved people. Ungerettete Menschen. You see bickering and fighting and your spirit is crying out. Du siehst Streiten und dein Geist schreit heraus. Prayer. Gebet. But how much better would it be? Aber wie viel besser wäre es? If just on the end of that. Wenn nur am Ende von dem. I would ask something. Ich Gott um etwas bitten würde. I would ask something. Ich um etwas bitten würde. Father in heaven. Vater im Himmel. I can sense my spirit praying. Ich kann spüren, dass mein Geist betet. And the Holy Spirit. Und der Heilige Geist. I'm really moved in this tram. Ich bin sehr bewegt in dieser Straßenbahn. What can I do? Was kann ich tun? Is there someone here that I could speak with? Gibt es hier jemanden, mit dem ich sprechen kann? Is there someone on this tram that you would like me to share Christ with? Gibt es jemanden in dieser Straßenbahn, mit dem du möchtest, dass ich über Christus spreche? You said ask and it shall be given. Du sagtest, bittet und es wird euch gegeben. So I'm asking. Also bitte ich. And that little bit of prayer on the end. Und dieses kleine Gebet am Ende makes all the difference in the world. Macht den ganzen Unterschied. But the devil would like to say, "Oh, you're going to just pray a little bit like that and think God's going to do something?" Der Teufel möchte sagt, aber du wirst nur so ein bisschen beten und dann glaubst du, dass Gott was tun wird? You're going to think you're going to go the whole day and be unspiritual and then you're going to pray one little prayer and God's going to move? Du denkst, du kannst den ganzen Tag ungeistlich sein und dann nur so ein kleines Gebet sprechen und das wird Gott bewegen? Wait a minute here. Na, warte mal. Wait a minute. I've been praying in my spirit the whole day. Ich habe den ganzen Tag im Geist gebetet. Satan. Satan. So get behind me. Also schleich dich. And now I'm going to pray. Thank you. I'm going to pray specifically here. Jetzt möchte ich spezifisch beten. I'm going to pray for the service tonight. Ich möchte für den Gottesdienst beten heute Abend. I'm walking up the stairs of the church right now. Ich gehe da die Stiegen rauf zum Gottesdienst. Moment. Moment mal. One moment. Lord Jesus, before I go through those glass doors. Herr Jesus, bevor ich durch diese Glastür gehe. Lead me. Führe mich. To someone that you want me to minister tonight to. Zu jemandem, bei dem du möchtest, dass ich ihm heute diene. Now the difference, right? Also der Unterschied. I walked into the door. Ich wäre so reingekommen. I opened it, I walked into the church. Ich öffne die Tür, komm zur Gemeinde. The spirit in me is groaning and moving. Der Geist in mir stöhnt und bewegt sich. And is very very alive and active. Und ist sehr lebendig und aktiv. It's great. Es ist großartig. And I'm here and I'm having a wonderful time. Und ich bin hier und habe eine super Zeit. The Holy Spirit says, yes, yes, wonderful, I love it. Der Heilige Geist sagt, ja, ja, super, ich liebe es. And you just sense the joy. Und du spürst die Freude. But wait a minute. Aber warte mal. Here's the person behind you. Hier kommt jemand hinter dir. Who stopped on the stairs. Der angehalten hat bei den Stiegen. Said, wait a minute. Und sagte, warte mal. Last week's message. Die letzte Woche die Botschaft. Ask and you shall receive. Bittet und ihr werdet empfangen. Lord, before I walk through those doors, Herr, bevor ich durch diese Türen gehe, show me who you would want me to speak with. Zeig mir den, von dem du möchtest, mit dem ich sprechen soll. So they come through the door. Also die kommen durch die Tür. Open the door. Öffnen die Tür. Ooh la la! Wow! La, la, schön. The joy, Holy Spirit is going wild inside of me. Die Freude des Heiligen Geistes. Ich spiele ganz verrückt in little, mir. Little Benny Blauensteiner came through the door one time. Der kleine Benny Blauensteiner kam mal durch die Tür. Ah. Right? That's what the Holy Spirit does inside. Goes, ah. Das macht der Heilige Geist. Right? And there you are. I come through the doors and the Holy Spirit inside goes, ah, I'm here. Und das macht der Heilige Geist, wenn du durch die Türen kommst. And then you've prayed. Und dann and your mind goes across the church. Und dein in Gedanken streifst du über die ganze Gemeinde. But wait a minute. Warte mal. You focus on a person. Und du suchst dir jemanden aus. And the Holy Spirit goes, ooh la la. Und der Heilige Geist sagt, ooh la la. And you say, is that the one? Und du sagst, ist das die and the Person? Holy Spirit goes, ooh la la. Und der Heilige Geist sagt, ooh la la. And you know, God is speaking to me. Und du weißt, dass Gott zu dir spricht. I have asked and now I'm receiving. Ich habe gebeten und jetzt empfange ich. Of course, the Holy Spirit was saying ooh la la before. Natürlich hat der Heilige Geist auch ooh la la vorher gesagt. But I hadn't asked anything. Ja, aber ich habe ja nichts spezifisch gefragt. He's praying and rejoicing and groaning and everything through me. Er betet und freut sich und stöhnt in mir. But I hadn't asked. Aber ich habe ja nichts gefragt. And it makes that little difference at the end, the big difference at the end. Und das macht diesen kleinen oder eigentlich großen Unterschied am Ende. Our prayers just need to be here and there. Unsere Gebete müssen nur so hier und da sein. Specific. Aber spezifisch. A 12-second prayer. Ein 12-Sekunden-Gebet. Can change someone's life. Kann jemands Leben verändern. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. That you hear me today. Dass du mich heute hörst. And because of all these people listening. Und weil alle jetzt zuhören. I speak out loud. Sage ich es laut. Lazarus, come forth. Komm heraus. 12 seconds. 2 Sekunden. Change someone's life. Hat das Leben von jemandem verändert. And that's the same with us. Und so ist es bei uns auch. At the end. Am Ende. Throw the little prayer up. Wirf das kurze Gebet hinauf. Bitte, seek, suche and knock. Und klopfe an. Lord, Herr, I'm here. Ich bin hier. I'd like to know something. Ich möchte etwas wissen. You said in 2 Timothy 2:7. Du sagtest in 2. Timotheus 2:7. The Lord will give understanding in everything. Der Herr wird Erkenntnis geben in allem. And I've got some questions about my husband. Und ich habe ein paar Fragen über meinen Mann. Hallo. Hallo, Lord. Herr. Open up. Mach auf. This is according to your word. Ich Hallo. Gehe nur gemäß deines Wortes. And he says, knock and it will be opened. Und er sagt, klopft an und es wird euch aufgetan. It's amazing, huh? Das ist erstaunlich. And ja? It's not this big religious ordeal. Und es ist keine große religiöse Sache. I'll just read this and I'll close. Jetzt lese ich noch zu Ende. The power of prayer. Die Macht des Gebetes is not in the words, liegt nicht in den Worten, we pray, die wir beten, the place we pray, dem Ort, wo wir beten, the way we pray, die Art, wie wir beten, how loud we pray, wie laut wir beten, or how long we pray, oder wie lange wir beten. but in the one to whom we pray. Sondern in dem, zu dem wir beten. Our Father. Unser Vater. Pray like this. Betet so. Our Father. Unser Vater. We pray to the Father of our Lord Jesus. Wir beten zu dem Vater unseres Herrn so Jesus. So with that, let's pray. Mit dem lasst uns beten. And if you're here tonight and you've never received the Lord, wenn du heute Abend hier bist und noch nie den Herrn empfangen hast, then pray with me. Dann bete mit mir.